Die geheimnisvolle Sechs. Das Ringen um das Italian Squad dauerte den ganzen Sommer 1904 an. Petrosino wiederholte seine Forderung, McAdoo wies ihn immer wieder ab. Die Entscheidung hatte eine Reihe grausiger Verbrechen der Black Hand zur Folge, die klarmachten, dass der Bund keineswegs verschwand, sondern an Einfluss gewann und dass die Journalisten von Park Row die Geschichten weiter aufblasen würden. Die Schlagzeilen verkündeten lautstark den Aufstieg des Bundes. Am 14. September bestellte McAdoo Petrosino in sein Büro. »Jetzt kriegen Sie doch noch Ihren Willen«, teilte er dem Detective mürrisch mit. »Sie dürfen ein Italian Squad aufstellen. Ihre Leute suchen Sie sich selbst aus.« Ein unerwarteter Coup. Petrosinos Abteilung würde die erste ihrer Art in der Geschichte des Landes sein. Doch McAdoo war raffiniert. Petrosino hatte um ein wenig Macht gebeten, und genau das bekam er nun auch, ein wenig Macht. 20 Männer hatte er beantragt, 5 durfte er einstellen, und sein Budget war nicht der Rede wert. Als McAdoo der Presse die neue Einheit ankündigte, gab er ihr einen harmlosen Auftrag. Dem ehrlichen Italiener, sagte er, muss vermittelt werden, dass die Polizei nicht sein Feind ist, sondern sein Freund. Das war jedoch nur die halbe Wahrheit, die Petrosino wusste. Zuerst musste er die Black Hand in die Knie zwingen, erst dann konnte er das Vertrauen seiner Landsleute gewinnen. In den Dienstzimmern Manhattans suchte der Detective nach seinen 5 Männern. Viel Auswahl hatte er nicht. 1904 verfügte das NYPD über circa 10.000 Polizisten, von denen keine 20 Italienisch und höchstens 4 oder 5 Sizilianisch sprachen. Die ersten Detectives des Italian Squad zog Petrosino aus verschiedenen Revieren der Stadt ab. Männer, mit denen er entweder schon gearbeitet oder von denen er Gutes gehört hatte. Seine erste Wahl fiel auf Maurice Bonnewell, Sohn französischer und irischer Eltern, aufgewachsen in Little Italy. Bonnewell war bekannt für sein fließendes Italienisch. Sizilianisch sprach er sogar besser als Englisch. Er hatte jahrelang mit Petrosino gearbeitet und befand sich mitten in einer illustren Karriere, in der er bereits allerlei geleistet hatte. Von der Rettung einer jungen Frau aus einer Opiumhöhle bis hin zur Festnahme der schönen Zwillinge, zweier Transvestitenbrüder, die gern in raschelnden Frauenkleidern und Florentinerhüten den Broadway entlang spazierten.